ist die Kaiserin! Sie schläft noch, Hoheit. Dann wird es höchste Zeit, sie aufzuwecken. Die Kaiserin ist noch sehr jung. Sie braucht noch manche Förderung. Zeit, dass sie lernt, was sich gehört. Zeit, dass sie jemand lehrt, sich zu fügen. Sie ist verbauert, ganz und gar. Ganz recht. Nimmt ihre Pflichten hier nicht wahr. Sehr schlecht. Hat das Gehorchen nicht geübt. Ist in sich selbst verliebt und nicht streng mit sich. Eine Kaiserin muss glänzen im Bewusstsein ihrer Pflichten. Muss die Dynastie ergänzen und verzichten. In der Tat. Was ist denn los? Mein Kind, man schläft hier nicht so lang. Warum? Ich dulde keinen Müßiggang. Ich war so müde. Um 5 Uhr früh beginnt der Tag. Pünktlich beim Glockenschlag jeden Morgen. Aber Franz Josef hat mir gesagt, ich sollte mich heute mal ausruhen. Ausruhen? Wovon? Ich hab ihn gefragt. Ich weiß, dass du dich heute Nacht geschont hast. Das kann nicht sein. Das sagte ich auch. Nicht an sie verraten. Vor mir hält mein Sohn gar nichts geheim. Das ist nicht wahr. Dann frag ihn doch selber. Das werd ich. Er kam mit mir her. Glaub mir, mein Kind, ich meine es gut. Natürlich. Ich wünsche keinerlei Disput. Ich auch nicht. Richte dich nach dem Zeremoniell, dann bin ich schnell mit dir zufrieden. Ich will heute reiten. Ordinär. Und so riskant. Man trat als Kaiser nicht umher. Wie Dekutant. Warum denn nicht? Weil man nicht soll, was nach dem Protokollstreit verboten ist. Eine Kaiserin muss glänzen im Bewusstsein ihrer Pflichten. Muss die Dynastie ergänzen und verzichten. Zeig mir mal deine Zähne her. Die Zähne? Ja, ist das so nein. Schwer? Sie den Mund. Die sind zu gelb, das darf nicht sein. Bin ich ein Pferd? Oh nein, jedoch ein Vorbild. Sie kritisieren an mir nur herum. Was ich auch will, ist verboten. Ich will, dass du zur Kaiserin wirst. Du bist noch nicht gezähmt und gezogen. Ich glaub, sie sind nur neidisch auf mich. Neidisch auf dich, das ist wirklich komisch. Ich will doch lern erst mal bescheiden zu sein. Ich möchte nein. Hilf mir, Franz Josef. Sieh, wie deine Mutter mich quält. Überlass sie mir, sie mein Sohn. Mich. Ich erzieh, ich erzieh. Sie sperrt mich an. Überlass sie mir, mein Sohn. Ich erzieh. Lass mich nicht allein. Vergiss den Stolz, steh mir zur Seite. Es wäre besser. Für uns beide, wenn du den Rat von meiner Mutter folgst. Sei streng. Sei stark.